Zusammen mit einer schönen Russin verhandelt Strache ganz offensichtlich die Übernahme der Kronenzeitung, Österreichs wichtigstem Blatt. Später sollte sich herausstellen, dass die Russin nur als Lockvogel für den Videodreh agiert hatte, doch davon wusste der nicht nur machttrunkene Rechtsaußen nichts. Ziel des Deals, so vermittelt Strache, ist, die Unabhängigkeit der größten Zeitung Österreichs zu brechen. Nach einer Übernahme müssten zack, zack, zack 3-4 Leute gepusht, 3-4 Leute müssten abserviert werden. Einen weiteren Kandidaten für die Übernahme bringt der Politiker ebenfalls ins Spiel. Und der nächste, der auf alle Fälle kommt, ist der Benko, der will nämlich sowieso die Krone. Als das Video Schlagzeilen macht, wähnt Benko sich fast am Ziel. 80 Millionen Euro lässt er sich einen 49% Anteil an einer Zwischengesellschaft kosten, die er dem deutschen Zeitungshaus Funke abnimmt. Damit hält er nun 24,5% an der Krone, 24,2% am ebenfalls relevanten Kurier. Für die übrigen Funke-Anteile sicherte er sich eine Option. Dass sein Name im sogenannten Rippleiber-Video fällt, kommt Benko mehr als ungelegen und wird ihm im Herbst 2020 unangenehme Fragen in einem Untersuchungsausschuss einbrocken. Ob er mit Heinz-Christian Strache über eine mittelfristige Machtübernahme bei der Kronenzeitung gesprochen habe, wird er dort gefragt. Antwort Benko: Also, ich könnte mich nicht daran erinnern. Am 12. Februar 2018 gab die Funke Mediengruppe freudig bekannt, mit Signa einen starken Partner für unsere verlegerischen Aktivitäten in Österreich gefunden zu haben. Benko lässt sich in der Pressemitteilung damit zitieren, dass der Einstieg ins Mediengeschäft den nächsten strategisch wichtigen Schritt vorbereite, einer der führenden Multichannel-Anbieter in Europa zu werden. Die Digitalisierung löst die Grenzen zwischen traditionellen Geschäftsmodellen auf. Handel, Information und Unterhaltung, aber auch das Wohnen und die moderne Welt der Arbeit, diese Bereiche lassen sich schon heute nicht mehr trennen, erklärt Benko. Mit diesem neumodischen Geschwafel scheint er darüber hinwegtäuschen zu wollen, dass er sich mit dem Teilerwerb der Krone wohl in erster Linie Macht und gesellschaftliches Ansehen kaufen will. In Gesprächen mit Journalisten spricht er darüber, wie wichtig ihm die Pressefreiheit sei und es diese gegen Angriffe von außen zu schützen gelte, um später, als es für ihn kritisch wird, schon im Vorwege bekannte Medienanwälte auf sie zu hetzen. Auch die Autoren dieses Buches haben in der Vergangenheit Erfahrung mit Benkos Juristen gemacht. Gerne arbeiteten die Größen des Fachs für ihn, wie der Berliner Medienanwalt Christian Scherz. Statt auf konkrete Fragen zu antworten, schickte Scherz den Hinweis, dass die gestellten Fragen nahezu durchgehend falsche Unterstellungen und Zahlen enthalten. Eine beliebte, wenn auch selten erfolgreiche Methode der Abschreckung. Bei der Krone beabsichtigt Benko nicht nur Geld zu geben. In einem Interview mit der Presse am Sonntag 2019 gibt er an, eine aktivere Gesellschafterrolle bei der Krone wahrnehmen zu wollen. Doch dazu kommt es nicht. Benkos Ausflug in die Medienlandschaft bringt ihm viel Ärger mit dem Mitgesellschafter Christoph Dichand ein, der ihn in einem Interview im Sommer 2020 mit der Süddeutschen Zeitung öffentlich angreift. Benko gehe es beim Engagement nur um persönliche Eitelkeit, so Christoph Dichand. Wer fremde Reputation kauft, um sie sich anzuheften, macht sie kaputt. Weitreichende vertragliche Vorteile zugunsten der Dichands verhindern, dass Benkos Plan bei der Krone greift. Hilfe sucht er bei Christoph Käse, zuvor lange Chefredakteur bei diversen deutschen Medien, und heute Gesellschafter und Co-CEO von Axel Springer Hai, einer Beratung, die zum deutschen Medienkonzern Axel Springer gehört, unter anderem Weltbild. Käse wird Geschäftsführer der Signa Medien GmbH und berät die Signa-Gruppe. Den Höhepunkt der Wachstumsjahre bildet ausgerechnet ein Gebäude, das symbolisch auch für den folgenden Niedergang der Gruppe stehen könnte. 2019 gibt Signa den Kauf des legendären Chrysler Buildings in New York bekannt. Der Tower im Art Deco-Stil gehört zu den schönsten Wolkenkratzern der Welt, vollendet 1930. Doch das Hochhaus, das ein Jahr lang den Titel des höchsten der Welt für sich beanspruchen durfte, hat seine besten Zeiten hinter sich. Das Gebäude entwickelt sich zum Millionengrab für Investoren. 150 Millionen US-Dollar zahlt Benko zusammen mit seinem Partner A.B. Rosen für die Ikone in den USA. Ein Schnäppchen, wie es bei der Signa heißt. Aber schon damals bewerteten Immobilienexperten den Kauf kritischer. Das Chrysler Building, ein Hochsicherheitsrisiko, das baufällig ist, mit 20% Leerstand und auf einem Grundstück stehend, dessen Eigentümer horrende Pacht verlangt. Viele Fonds hatten zuvor die Übernahme geprüft und abgewunken. Auch deshalb bezeichnet ein Signa-Manager den Kauf als Mediengag, ein Erwerb für Schlagzeilen, die den Sprung der Signa nach Übersee verkünden, mit der eigens gegründeten RFR US Selection AG. Wirtschaftlicher Logik besitzt der Deal nicht. Das sei nur gekauft worden, um zu protzen. Manchmal sei es Benko offenbar auch einfach nur ums Besitzen gegangen, sagt ein Signa-Manager, vielleicht auch ums Sammeln. Und Schulden sammeln? 12 Monate nach Benkos Ausflug ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten beginnt bei den Banken die Zeit der begrenzten Finanzierungen. Die Krise klopft an. Eine grafische Darstellung des Wachstums von Signa befindet sich im Zusatzmaterial.